Kapitel 01. Das andere Gesicht des Karl Marx. Von Richard Wurmbrand. Vorwort zur siebten und erweiterten Auflage. Der Marxismus beherrschte mehr als ein Drittel der Menschheit. Richard Wurmbrand führt in diesem Buch den Beweis, dass die geschichtlichen Urheber und Träger dieser Bewegung heimliche Teufelsverehrer waren, die bewusst satanische Mächte benutzten. Die damalige Ostberliner Lehrerzeitung beschrieb unter der Überschrift Der Mörder von Marx dieses Buch als das am breitesten angelegte, provokativste und schändlichste Werk, das je gegen Marx geschrieben wurde. Dieses Buch begann als eine kleine Broschüre, die nur Hinweise auf mögliche Verbindungen zwischen dem Marxismus und dem Satanismus enthielt. Noch nie zuvor hatte jemand gewagt, über dieses Thema zu schreiben. Daher war ich vorsichtig, ja sogar zaghaft. Im Laufe der Zeit jedoch sammelten sich immer mehr Belege an. Der Leser möge selbst urteilen. Wenn man nachweisen könnte, dass die geschichtlichen Urheber und Träger des Marxismus heimlich Teufelsverehrer waren, die bewusst satanische Mächte benutzten, beim bloßen Gedanken daran würde man erschauern, und selbst weltlich Gesinnte würden erbleichen. Das Okkulte selbst in seinen sogenannten Kunstausprägungen dient dem Schrecken. Wenn manche meine These das Thema dieses Buches randehe aus ablehnen sollten, so würde mich dies nicht überraschen. Wissenschaft und Technik schreiten schnell voran, weil wir stets bereit sind, veraltete Maschinen im Tausch gegen neue Annehmlichkeiten über Bord zu werfen. Anders dagegen auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaft oder der Religion. Vorstellungen sterben nicht schnell, und eine festgefasste Anschauung kann, im Gegensatz zu einem Computerchip, nicht so einfach geändert oder ersetzt werden. Selbst mit neuen Beweisen kann man oft nicht überzeugen. Die Türen zu mancher Leute Gedanken haben rostige Angeln. Aber ich lege weitere Beweise vor, die meine These stützen. Der Leser möge sie würdigen. Die kommunistische Welt hat sicherlich von diesem Buch Notiz genommen, es wurde ins Russische, Chinesische, Rumänische, Tschechische und andere Sprachen übersetzt und in großen Mengen in die Länder hinter dem Eisernen Vorhang geschmuggelt. Damals attackierte zum Beispiel die Ostberliner Deutsche Lehrerzeitung unter der Überschrift Der Mörder von Marx dieses Buch vehement mit den Worten, das am breitesten angelegte, provokativste und schändlichste Werk, das je gegen Marx geschrieben wurde. Ist Marx so leicht zu vernichten? Ist dies seine Achillesferse? Wäre der Marxismus diskreditiert, wenn die Menschheit von seinen Verbindungen mit dem Satanismus wüsste? Gibt es genügend Menschen, die sich darüber Gedanken machen? Der Marxismus ist in der heutigen Welt eine feststehende Tatsache. Wie auch immer man über ihn denkt, ob man an die Existenz Satans glaubt oder nicht, welche Bedeutung man auch immer dem in manchen Kreisen praktizierten Satanskult beimisst, sollte man sich doch die hier von mir vorgelegte Dokumentation ansehen, sich mit ihr auseinandersetzen und nach ihr urteilen. Ich denke, dass dies eine Orientierungshilfe gegenüber den Problemen ist, vor die der Marxismus heute jeden einzelnen Bewohner des Globus stellt. Des Teufels Advokat. Die christlichen Schriften von Marx. Bevor Marx Volkswirtschaftler und berühmter Kommunist wurde, war er Humanist. Heute ist ein Drittel der Welt marxistisch. Auch viele kapitalistische Länder haben den Marxismus in der einen oder anderen Form übernommen. Es gibt sogar Christen, jawohl, und kirchliche Vertreter in hohen Stellungen, die der Meinung sind, dass Jesus zwar die richtige Antwort auf die Frage hatte, wie man in den Himmel kommt, aber dass Marx die Fragen richtig löste, wie man den Hungrigen, Armen und Unterdrückten dieser Welt helfen kann. Marx war sehr humanistisch. Eine Idee beherrschte ihn, wie man den ausgebeuteten Massen helfen könne. Er vertrat die Überzeugung, dass der Kapitalismus sie arm mache, wäre dieses korrupte System einmal beseitigt, so bilde sich nach einer Übergangszeit der Diktatur des Proletariats eine Gesellschaft heraus, in der jeder seinen Fähigkeiten entsprechend in Fabriken und auf Höfen, die einem Kollektiv angehörten, arbeiten und seinen Bedürfnissen entsprechend entlohnt würde. Dann gäbe es keinen Staat, der über den Einzelnen herrscht, keine Kriege, keine Revolutionen, nur eine anhaltende, allgemeine Bruderschaft. Um die Massen glücklich zu machen, braucht man mehr als einen Sturz des Kapitalismus. Marx schreibt, die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Es muss die Illusion über seinen Zustand aufgeben, der der Illusion bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Yamatelias, dessen Heiligenschein die Religion ist. Marx war gegen die Religion, weil die Religion die Erfüllung des kommunistischen Ideals behindert, das er für die einzige Antwort auf die Probleme der Welt hielt. So erklären Marxisten ihre Einstellung. Es gibt auch Geistliche, die sich solcher Erklärungen bedienen. Pfarrer Österreicher, England, sagte in einer Predigt, der Kommunismus, wie auch immer seine gegenwärtigen Formen aussehen mögen, ob gut oder schlecht, ist in seinem Ursprung eine Bewegung zur Emanzipation des Menschen aus der Ausbeutung durch seine Mitmenschen heraus.

kalte Sterblichkeit ergriffen, soll das Glück sein Grab bereiten. Marx träumte davon, die von Gott erschaffene Welt zu zerstören. In einem anderen Gedicht schrieb er, götterähnlich darf ich wandeln. Siegreich ziehen durch ihr Ruinenreich, jedes Wort ist Glut und Handel. Meine Brust dem Schöpferbusen gleich. Die Worte ich möchte mir einen Thron errichten und das Bekenntnis, dass von dem, der auf diesem Thron sitzt, nur Furcht und Leid kommen, erinnern an die überhebliche Prahlerei Luzifers, ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen, Jesaja 14, 13. Es ist vielleicht kein Zufall, dass Bakunin, der eine Zeit lang einer seiner engsten Freunde war, schrieb, man muss Marx verehren, damit man von ihm geliebt wird. Man muss ihn zumindest fürchten, damit man von ihm akzeptiert wird. Marx ist extrem stolz, bis hin zu Gemeinheit und Wahn. Die Satanskirche und Aulanem. Wozu einen derartigen Thron? Die Antwort findet sich in einem Drama, das kaum bekannt ist und das Marx ebenfalls während seiner Studienjahre verfasste. Es heißt Aulanem. Zur Erklärung dieses Titels muss ich etwas abschweifen. Es gibt eine Satanskirche. Zu ihren Ritualen gehört die schwarze Messe, die ein Teufelspriester um Mitternacht hält. Schwarze Kerzen werden verkehrt in die Kerzenhalter gesteckt. Der Priester trägt sein Gewand, aber mit dem Futter nach außen. Alles, was in seinem Gebetbuch steht, sagt er von hinten nach vorne. Die Namen Gottes, Jesu und Marias werden verkehrt gelesen. Eine heilige Hostie, die aus einer Kirche gestohlen wurde, wird verhöhnt, wenn der Teufelspriester zu den Worten kommt, mit denen Jesus das heilige Abendmahl einsetzte, nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, für euch dahingegeben. Nehmet hin und trinket, das ist mein Blut, das Blut des Neuen Testaments, für euch vergossen. Ein Kruzifix wird umgekehrt aufgehängt oder es wird darauf herumgetreten. Der Körper einer nackten Frau dient als Altar. Eine Hostie wird mit dem Namen Satans versehen und für ein Verhöhnungsabendmahl verwendet. Während der schwarzen Messe wird eine Bibel verbrannt. Alle Anwesenden versprechen, alle 7 Todsünden zu begehen, die im katholischen Katechismus stehen und niemals Gutes zu tun. Dann folgt die Orgie. Die Teufelsanbetung ist sehr alt. Die Bibel hat uns viel darüber und dagegen zu sagen. In 5. Mose 32, 17 steht, dass die Juden, obwohl sie grundsätzlich die richtige Religion hatten, manchmal im Glauben schwankten und dann den Teufeln opferten. König Jerobim von Israel ließ den Teufeln später sogar Priester weihen, 2. Chronik 11, 15. So glauben die Menschen schon von jeher an die Existenz des Teufels. Sünde und Bosheit sind die Insignien seines Reiches, Auflösung und Zerstörung die logische Konsequenz. Die ungeheure Konzentration von bösen Plänen in alter Zeit wie auch im modernen Kommunismus und unter der Hitlerherrschaft wäre ohne eine einigende Energie, den Teufel, unmöglich gewesen. Er war der Kopf des Ganzen, der im Geheimen wirkte und die Einendekraft in seinem großen Plan zur Unterwerfung der Menschheit erzeugte. Es ist bezeichnend, dass es sich bei Aulanem um eine Verdrehung eines heiligen Namens handelt, es ist ein Anagramm von Emmanuel, einem biblischen Namen für Jesus, was auf Hebräisch Gott mit uns bedeutet. Solche Namensverdrehungen werden in der schwarzen Magie für wirksam gehalten. Und nun hören Sie sich zuerst das seltsame Geständnis an, das Marx in seinem Gedicht Der Spielmann ablegt, was? Ich stech, ohne Fehle blutschwarz den Säbel in deine Seele, Gott kennt sie nicht, Gott acht nicht die Kunst, die stieß in den Kopf aus Höllendunst, bis das Hirn vernarrt, bis das Herz verwandelt, die hab, ich lebendig vom Schwarzen erhandelt. Der schlägt mir den Takt, der kreidet die Zeichen. Diese Zeilen werden bedeutungsvoll, wenn man weiß, dass in den Ritualen der höheren Weihe im Teufelskult dem Kandidaten ein verzaubertes Schwert verkauft wird, das Erfolg zusichert. Er bezahlt dafür, indem er mit Blut aus seinen Adern einen Schwur unterschreibt, dass seine Seele nach dem Tod dem Teufel gehören wird. Um Gedichte wie dieses besser verständlich zu machen, muss ich erwähnen, dass die satanische Bibel Satan den unaussprechlichen Fürsten der Finsternis, der die Erde beherrscht, nennt, nachdem sie sagt, dass das Kruzifix blasse Unfähigkeit, die an einem Baum hängt, symbolisiert. Im Gegensatz zu der beständigen Schändlichkeit Bethlehems, dem verfluchten Nazarener, dem unfähigen König, dem vergänglichen und stummen Gott, schändlichen und verabscheuten Thronbewerber der Erhabenheit Satans wird der Teufel Herr des Lichtes genannt, und Engel ducken sich, zittern vor Angst und werfen sich vor ihm nieder und lassen christliche Günstlinge in ihr Verderben taumeln. Und jetzt zitiere ich aus dem Einakter Aulanem, und noch mehr weiß ich, andere sind noch hier, die sind auch Aulanem, auch Aulanem. Der Name klingt, wie tot, er klingt fort, bis er im schnöden Träger ausgeklungen. Halt! Hab, ich es jetzt? Es steigt aus meiner Seele, so klar wie Luft, so fest wie meine Knochen, geharnischt steht sein Schwur mir vor den Augen, ich hab's gefunden und ihn lass ich es finden. Doch dich, dich personifizierte Menschheit, fassen meine Jugendarme, sie klammern krampfhaft sich um deine Brust, der Abgrund gähnt uns beiden Nacht herauf, und sinkst du unter, lächelnd Volk, ich nach, und raun, dir zu, hinab. Komm mit, Genosse. Die Bibel, die Marx in seiner Universitätszeit studiert hatte und die er in reifen Jahren sehr gut kannte, sagt aus, dass der Teufel von einem Engel gebunden und in den Abgrund der Hölle geworfen wird. Marx will die ganze Menschheit in diesen Abgrund ziehen, der für den Teufel und seine Engel reserviert ist. Wer spricht in diesem Drama aus Marx? Ist es vernünftig, von einem jungen Menschen zu erwarten, dass er als Lebenstraum die Vision der Menschheit, die dem Abgrund der Finsternis entgegengeht, nährt? Äußere Finsternis ist ein biblischer Ausdruck für Hölle, und selbst lacht, wenn er denen folgt, die er in den Unglauben führte. Nirgends in der Welt wird dieses Ideal verkühn 16 dicht, außer in den höchsten Weiheriten der Teufelsgemeinde. Dann kommt für Aulanem die Zeit des Todes. Seine Worte lauten: Verfall. Die Stunde, sie ist abgelaufen, die Hören stehen, der Zwergbau stürzt zusammen. Bald press ich Ewigkeit ans Herz und heule der Menschheit Riesenfluch in sie hinein. Marx liebte die Worte in Goethes Faust: Alles, was besteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Alles einschließlich des Proletariats und der Genossen. Marx zitierte diese Worte in der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Stalin handelte nach ihnen und zerstörte sogar seine Familie. Im Faust wird Satan der Geist, der stets verneint, genannt. Dies entspricht genau der Einstellung von Marx. Er schreibt über mitleidlose Kritik an allem Bestehenden, und Krieg gegen die Lage in Deutschland, gnadenlose Kritik an allem, es ist die erste Pflicht der Presse, die Fundamente des bestehenden politischen Systems zu untergraben. Marx sagte von sich selbst, dass er der größte Häsö des sogenannten Positiven sei. Die Teufelssekte ist nicht materialistisch. Sie glaubt an ein ewiges Leben. Aulanem, die Person, für die Marx spricht, ficht das ewige Leben nicht an. Er bestätigt es sogar, aber als ein Leben des Hasses, bis zum Extrem übertrieben. Es ist bemerkenswert, dass Ewigkeit für die Teufel Qual bedeutet. Und so wurde auch Jesus von den Dämonen gefragt: Bist du hergekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Matthäus 8, 29, ebenso bei Marx, Ewigkeit. Das ist ein ewiger Schmerz, ein unaussprechlich unermesslich Tod. Schnöd, Kunstwerk, blind mechanisch aufgezogen, des Zeitenraums Kalender nah zu sein, damit doch irgendwas geschieht, zerfallen, damit doch irgendwas zerfällt. Wir fangen an zu verstehen, was mit dem jungen Marx geschehen ist. Er hatte christliche Überzeugungen, aber kein Glaubensleben. Seine Korrespondenz mit seinem Vater zeugt von der Verschwendung großer Geldsummen für Vergnügungen und von seinem ständigen Streit mit der elterlichen Autorität über diese und andere Angelegenheiten. Dann kam er offensichtlich mit der geheimen Teufelsgemeinde in Berührung und empfing die Riten der Weihe. Satan, den seine Verehrer in halluzinatorischen Orgien sehen, spricht durch sie. So wird Marx nun zum Sprachrohr des Teufels, wenn er in seinem Gedicht des Verzweifelnden Gebet die Worte ausspricht: Ich will mich an dem einen rächen, der dort oben herrscht. Hören wir uns doch das Ende von Aulanem an: Gäb's außer ihr ein Etwas, das verschlänge, ich sprang hinein, müsst ich ne Welt zertrümmern, die zwischen ihr und mir sich aufgetürmt. Zerschell müsst sie am lang gedehnten Fluche. Die Arme schlug ich um das harte Sein, und mich umarmend müsst es stumpf ergehen, und dann hinab, versinken in dem Nichts, ganz untergehen, nichts sein, es wäre Leben. Marx ließ sich wahrscheinlich von den Worten des Marquis de Sade inspirieren: Ich hasse die Natur. Ich möchte diesen Planeten zerteilen, seine Bahn unterbrechen, die Sternenkreise anhalten, die Weltkugeln im All umstürzen, zerstören, was Natur ist, schützen, was sie verletzt mit einem Wort, ich möchte sie in meinen Werken schmähen. Vielleicht können wir einmal die Sonne angreifen, sie dem Universum entreißen oder sie benutzen, um die Welt in Rammen zu setzen. Das wären echte Verbrechen. De Sade und Marx vertreten dieselben Vorstellungen. Aufrechte Menschen und von Gott erleuchtete Menschen versuchen oft, ihren Mitmenschen zu dienen, indem sie Bücher schreiben, um ihren Wissensschatz zu erweitern, ihre Moral zu bessern, religiöse Gefühle anzuregen oder wenigstens Entspannung und Erheiterung zu bieten. Der Teufel ist das einzige Wesen, das der Menschheit durch seine auserwählten Diener bewusst nur Böses bringt. Soweit ich weiß, ist Marx der einzige namhafte Autor, der seine eigenen Schriften jemals Scheiße und schweinische Bücher genannt hat. Er setzt seinen Lesern bewusst Schmutz vor.

dass er gegen alle Götter auf Erden und im Himmel sei, die das menschliche Selbstbewusstsein nicht als oberste Gottheit anerkennen. Marx war ein geschworener Feind aller Götter, ein Mann, der sein Schwert vom Fürsten der Finsternis um den Preis seiner Seele gekauft hatte. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, die ganze Menschheit in den Abgrund zu ziehen und lachend zu folgen. Hat Marx sein Schwert tatsächlich von Satan gekauft? Seine Tochter Eline berichtet, dass Marx ihr und ihrer Schwester viele Geschichten erzählt habe, als sie noch klein waren. Eine Geschichte mit einem gewissen Hans Röckle habe ihr dabei am besten gefallen. Diese Geschichte dauerte viele Monate und hatte kein Ende. Hans Röckle war ein Zauberer, der ein Geschäft mit Spielsachen besaß, aber hohe Schulden hatte. Obwohl er ein Zauberer war, befand er sich ständig in Geldnot. So musste er gegen seinen Willen all seine schönen Sachen nach und nach dem Teufel verkaufen. Manche dieser Abenteuer waren so grausig, dass einem die Haare zu Berge standen. Ist es normal, wenn ein Vater seinen kleinen Kindern so entsetzliche Geschichten erzählt, wie man sein Liebstes an den Teufel verkauft? Robert Payne geht auf diesen Vorfall ausführlich in seinem Buch Marx 26 ein. Eline schildert, wie unglücklich Röckle, der Zauberer, nur widerstrebend seine Spielsachen verkaufte und sich bis zuletzt nicht von ihnen trennen konnte. Aber da er mit dem Teufel einen Bund geschlossen hatte, gab es kein Entrinnen mehr. Payne schreibt weiter, es besteht wohl kaum ein Zweifel daran, dass diese unvollendeten Geschichten autobiografisch waren. Er hatte die Weltanschauung des Teufels und auch dessen Arglist. Manchmal schien er zu wissen, dass er das Werk des Teufels ausführte. Als Marx Aulanum und seine anderen frühen Gedichte beendet hatte, in denen er zum Ausdruck brachte, dass er mit dem Teufel im Bunde stand, dachte er mit keinem Gedanken an den Sozialismus. Er bekämpfte ihn sogar. Er war Redakteur einer deutschen Zeitschrift, der Rheinischen Zeitung, die den kommunistischen Ideen in ihrer jetzigen Gestalt nicht einmal theoretisch Gültigkeit zugesteht, also noch weniger ihre praktische Verwirklichung wünscht oder auch nur für möglich hält. Auf Versuche der Massen, kommunistische Ideen durchzuführen, kann man, sobald sie gefährlich werden, mit Kanonen antworten. Marx wird Gott aus dem Himmel jagen. In diesem Stadium trifft Marx Moses Hess, den Mann, der in seinem Leben die wichtigste Rolle spielen sollte, denjenigen, der ihn angeblich dazu brachte, das sozialistische Ideal anzunehmen. Hess nennt ihn Dr. Marx, mein Abgott, der der mittelalterlichen Religion und Politik den Todesstoß versetzen wird. Also ist der Tritt in den Rücken der Religion das erste Ziel, nicht der Sozialismus. Georg Jung, ein weiterer Freund von Marx zu jener Zeit, formulierte es noch klarer, dass Marx Gott gewiss aus seinem Himmel herausschmeißen und ihm noch obendrein einen Prozess an den Hals hängen wird. Marx nennt die christliche Religion eine der unsittlichsten. Kein Wunder, dass Marx glaubte, die Christen früherer Zeiten hätten Menschen erschlagen und ihr Fleisch gegessen. Dies war also die Erwartung derer, die Marx in die Tiefen des Satanismus einführten. Es stimmte überhaupt nicht, dass Marx hochfliegende Ideale verfolgte, wie man der Menschheit helfen könnte, dass die Religion ein Hindernis für diese Ideale war und dass Marx aus diesem Grunde eine antireligiöse Haltung einnahm. Im Gegenteil. Marx hasste alle Götter, er hasste jede Vorstellung von Gott. Er war gewillt, der Mensch zu sein, der Gott hinauswarf. Der Sozialismus war nur der Köder, um Proletarier und Intellektuelle zur Annahme eines teuflischen Ideals zu verführen. Schließlich leugnete Marx die Existenz eines Schöpfers ab. So dumm dies auch erscheinen mag, er behauptete, dass die Menschheit sich selbst gestaltet habe. Er schrieb, in Anbetracht der Tatsache, dass für den Sozialisten die ganze sogenannte Weltgeschichte nichts anderes ist als menschliches Werk durch menschliche Arbeit, als die Entwicklung der Natur für den Menschen, so hat er den unbestreitbaren Beweis, dass er aus sich selbst geboren ist. Die Kritik an der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist. Wenn die Existenz eines Schöpfers geleugnet wird, dann gibt es niemanden, der uns Gebote machen kann. Er bestätigt dies, indem er feststellt, Kommunisten predigen keinerlei Moral.